Okay. Läuft. Läuft. Läuft. Okay, ihr reitet auf den Hof. Ihr werdet im Endeffekt schon von... Ich meine mal, er ist ja dabei. Ja, die zwei Kokos muss helfen. Ihr könnt ja schon mal, ihr könnt ja schon mal vorreiten. Nein. Ja, der Barde kann ja vor. Guck mal, kann ja mit den Kokosnüssen vorreden. Ja, lass ihn nicht alleine. Oh. So. Euch kommt ein, ja, Mann mittleren Alters entgegen. Er humpelt ein wenig, als ob irgendwie, ja, was an seinem Bein oder an seinem Fuß ist. Macht aber an sich sonst eher einen sehr kräftigen Eindruck. Also breite Schultern. Ah, da seid ihr ja. Kein Moment zu früh. Wer von euch ist der Seelenfänger? Das bin ich. Du hast mein Name, ich bin hier der Vorarbeiter. Jurofin. Lass die Pferde einfach hier stehen. Er winkt zwei andere Männer, die am Rande des Hofes mit der Reparatur eines Zaunes beschäftigt waren. Meine Jungs werden sich drum kümmern, keine Sorge. Geht einfach ins Haupthaus und die Treppe hoch, ihr werdet schon sehen, wo ihr müsst. Okay. Ja, nehmen wir eine Tasche. Mhm. Und ja. Galant ihm folgen. Duras, wo finde ich Esina? Esin. Der ist auch oben. Ich habe hier eine Lieferung für ihn. Ah, die Äxte? Ja. Das ist gut. Leg sie einfach hier ab. Ich sorge dafür, dass sie eingelagert werden. Ja, die kümmern sich um die Pferde, also hier in der Tasche. Ah, gut. Ich kümmere. Danke, die können wir auf jeden Fall brauchen. Aber nun los. Ja, ich gehe dann mal mit einem etwas leicht erhöhten Schrittes zum Haupthaus. Mhm. Ich folge. Ja. Ja, ihr betretet es, im Vorraum ist direkt ja ein großes Treppenhaus und ihr hört schon Tuscheln aus dem ersten Stock. Auch schon das ein oder andere ja leichte Seufzen, vielleicht sogar Heulen. Und als ihr die Treppe hochkommt, drehen sich durch die knarzenden Stufen auch schon die ersten Gesichter auf. Ach, der Seelenfänger ist da. Sascha kommt euch wieder entgegen, also deine Auftraggeberin. Ah, da seid ihr endlich. Ich bin schon mal vorgeritten. Ich wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Kommt, Vater. Wie gesagt, du warst wieder allein unterwegs. Ja, ist ja nichts passiert, oder? Erzähl mir nichts, was ich zu tun und zu lassen habe. Kinder. Ja, sie ist auch so Ende 20, Anfang 30, also Kinder ist vielleicht übertrieben. Teenager. Alte Schatten. Ja, es ist unvorsichtig, das ist alles. Sie zuckt mit den Schultern und winkt dich so hinter sich her. Es stehen mehrere Erwachsene und Kinder in einem Schlafzimmer oder auch teilweise noch auf dem Flur. Man teilt sich so ein bisschen, damit du durchgehen kannst. Geht von euch jemand mit in den Raum? Wartet ihr draußen? Nein, ich warte draußen. Ich bleib unten. Ich habe damit nichts zu tun. Da gibt es nichts zu jagen. Ich kann es ja in der Seele jagen. Ja, schön, hervorragend. Das ist toll. Perfekt verteilt. Alles klar, ja. Ja. Never split the party. Und sie stehen alle einzeln da. Ja. Ja, es sei denn, da gibt es andere Anweisungen, aber nö, also wir waren nur für die Reise angehört, nicht für die Öffentlichkeit. Ewig umkommen hinterher, ja. So, ne? Aus Jugendtag, weil es ja alter Schiss hat, den kann man nicht alleine lassen. Hä? Also, wie gesagt, unten am Hof sind auch Arbeiter, es ist ja inzwischen später Nachmittag, aber also die Wahrscheinlichkeit, dass, also jetzt kann man, momentan kann man die Party wahrscheinlich teilen, das wird funktionieren. Also ihr braucht sich jetzt keine Sorgen machen. Nix, jetzt bin ich hinterher gelaufen. Ja. Gut. Der im Bett liegt ein älterer Mann, vielleicht 70, vielleicht auch ein bisschen älter. Du siehst schon vom Weiten, er ist halt schweißgebadet, das Haar hängt strähnig im Gesicht. Er atmet nur noch sehr schwer, die Augen halb geschlossen. Also es scheint, als ob er ein Fieber oder ähnliches haben würde. Neben ihm steht auch ein junger Mann. Oder ja, ein junger Mann ist übertrieben, also auch ein Mann jenseits der 30. Und eine weitere Frau, die du nicht kennst. Du warst nicht mit hochgegangen, ne? Ich? Ja. Doch, aber ich stehe vor dem Raum. Bin ich stehen eben da, wo die Menschen sind. Ja gut, dann also du hast du jetzt, wolltest du jetzt schon mal gearbeitet haben oder nicht? Auf dem Hof. Du kannst es theoretisch, da du als Tagelöhner... Ja, dann war ich sehr wahrscheinlich schon mal da. Okay. Weil bleibt also, ja nicht viel in dem Umkreis von dem Dorf. Genau, also du weißt, draußen mit dir auf dem Gang stehen einige Bedienstete, einige der Arbeiter des Hofes. Direkt am Eingang steht im Endeffekt stehen die beiden Enkel des Hofbesitzers. Du weißt das halt, klar, du weißt, dass die Tochter ist auf jeden Fall drin. Du kannst dir eigentlich vorstellen, dass Ishin, also der Sohn mit seiner Frau, wahrscheinlich ebenfalls dort sein wird. Ich versuche mich mal dann bei den Angestellten, die ich noch so kenne, mal so ein bisschen Tratsch auszutauschen. Also so mal zu gucken, was so in den letzten Wochen oder was seit ich letztes Mal hier war, so passiert ist. Mhm. Ne? Damit ich so ein bisschen noch am aktuellen. Kann ich mal deinen Charakterbogen einmal haben? Ja, aber immer doch. Charisma 0. Nee, bestimmt nicht. Doch mal. Ne, Charisma ist ordentlich. Er hat ordentlich Charisma. Ja. Als Raucher. Ja, okay. Ja. Er muss Leute betatschen und überzeugen können. Und je besser ich mich schmink, umso höher wird's. Dann würden wir doch mal Charisma. Wir sind auch mal nicht in guter Erinnerung behalten. Komisch, seit er weg ist, da verschwinden Dinge nicht mehr. Seit er weg ist, haben wir Ruhe. Ja. Neutral. Zwei neutral, ein Plus. Also der Ruf ist neutral. Jetzt ist nur was. Oder? Ist wirklich neutral? Ja. Plus zwei. Ja, dann. Dann ist es ein Plus zwei, ne? Die sind neutral und der hebt sich auf. Ja, der ist an sich ein sehr gutes Würfelbehältnis, das ist nur für den Spieler. Ist auch an sich gut, weil Spieler da kann nicht so gut reingucken. Aber, ne gut. Also du hast plus zwei. Also machst du, hast du einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Die meisten deiner ehemaligen Kollegen haben dich immer freundlich behandelt und ja. Also er hat stets zur Erhaltung des Personals. Stets war um die Hebung der Stimmung am Arbeitsplatz bemüht. Der Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war stets freundlich. War meist freundlich. Ja. Bevor die Fehlbestände, das ist auch eine super Formulierung. Bevor die Fehlbestände im Lager auftauchten oder bemerkt wurden, hat er sich schon abgesetzt. Sein Weggang hatte einen positiven Einfluss auf unsere Lagerbestände. Sehr geil. Ja. Da hat er einfach die Känguru-Chroniken gehört oder gelesen. Gehört. Ja, war das noch? Am Arbeitsplatz zeichnete es sich stets durch seine gesellige und freundliche Art aus. Oder? Das ist ein geheimer Code für Trinken am Arbeitsplatz. Ja, also auf jeden Fall, du tuschelst so ein bisschen mit den anderen. Mhm. Ja, also man erzählt dir im Endeffekt, dass ja der eigentlich wundert man sich so ein bisschen, dass er so krank wurde, wobei gut, mit über 70 Jahren jetzt auch kein totales Wunder, aber eigentlich war er immer bester Gesundheit, mhm, und so seit einem guten Jahr geht es halt bergab mit ihm. Mhm. Und das hat sich jetzt halt eben in so ein starkes Fieber ausgeweitet und ja, es waren halt schon verschiedene, es sind auch schon ein, zwei Heiler angeworben worden, auch schon die Priesterin aus eurem Dorf war auch schon mal da und hat versucht, ihn zu heilen, aber alles hat nichts geholfen. Ja, okay. Die Blei- und Cadmium-Co. hat nicht geholfen. Ja, ja, oh, Blutegel und Naderlass. Ja, du stehst jetzt bei dem noch nicht ganz Verstorbenen. Mhm. Die nahen Angehörigen nicken dir zu. Man bemüht sich, dir auch ein leichtes, willkommenes Lächeln zu schenken. Ja. Und im Endeffekt machst du dich jetzt daran, ja, wir würden jetzt sagen, letzte Ölung, die Seele des Mannes auf die Reise ins Jenseits vorzubereiten. Ich würde erstmal auch mal mit den Verwandten da vielleicht erstmal noch mal ein paar Worte wechseln. So, ja, das kannst du, also da gibt es jetzt kein festgeschriebenes Ritual, ich würde dir da völlig freie Hand lassen, wie du es gestalten möchtest. Wie ging es ihm jetzt so in den letzten Tagen? Hat er noch irgendwelche Sorgen? Wen sprichst du jetzt an? Einfach die, jeden Einzelnen, ne? so die nächsten Verwandten halt, die da in dem Raum noch mit sind. Ja, also mit dir stehen im Endeffekt Sascha, also die euch beauftragt, das ist halt eben die Tochter des Verstorbenen. Den Ander, der andere, der Mann. Hm? Des Versterbenden. Ja, des Verstorbenen to come. Ja, also der Mann stellt sich als Isin vor, der Sohn und zukünftige Herr des Hofes. Und er stellt dir auch, er stellt dir auch noch die andere Frau vor, das ist Mira, eben seine Frau. Ja, danke, dass ihr kommen konntet, Tiro. Würdet ihr ihm die letzten Worte sprechen, seine Seele vorbereiten, sodass er weiterziehen kann? Dann nicht dazu, dann wird was ich. Ja. Wartet kurz. Der Scheiterhaufen, muss dort irgendwas Besonderes vorbereitet werden? Oder also gibt es da besondere Anweisungen, die befolgt werden müssen? Dann würde ich sonst schon mal das Holz aus dem Lager holen lassen. Für ein optimales Feuererlebnis. Für ein optimales Feuererlebnis muss ein Winkel von 85 Grad eingehalten werden. Nee, keine Ahnung. Also das Holz sollte trocken sein. Das Holz muss trocken sein und zählt aber, es gibt so einen schönen Geruch. Ja, genau. Und jetzt, wo du das so sagst, dann so ein paar Holzscheiter von irgendeinem, von einer besonderen Wurzel oder ja, du wirst definitiv wahrscheinlich irgendwie sowas Weihrauchartiges oder so noch dabei. Also du kannst dich da völlig frei entscheiden. Ich würde jetzt sowas fragen wie Weihrauch wäre jetzt eine Möglichkeit oder irgendwie. Ja, ich würde da jetzt irgendwie von was weiß ich, irgendeine Wurzel irgendwie, ja, das beim Verbrennen das Zedernholz. Ja, ja. So ein paar so kleine Scheite, die dann halt nochmal den Geruch also nochmal dabei extra geben. Diesen Scheit am Kopfende und diesen am Fußende. Er nickt und winkt im Endeffekt einen der Bediensteten herbei, trägt ihm halt auf, dass halt eben eine ausreichende Menge Holz beschafft werden soll und gibt ihm weiter, dass man halt schauen soll, dass eben auch Holz der von dir genannten Arten hinzugezogen wird. Mhm. Und es soll auch nochmal eine Gruppe Arbeiter in den Wald geschickt werden, die Wurzeln zu besorgen, die du dir gewünscht hast. Also die du vorgeschlagen hast. Gewünscht und falsch. Ja. Gewünscht. Ne? Dann wahlweise das oder das. Mhm. Ja, das können wir alles. Das haben wir oder können es beschaffen auf jeden Fall. Hat ein bisschen was davon, wie bei Scheibenwelt, den Tod zu rufen. Mhm, genau. Ne? Eigentlich braucht man nur irgendwie das Mäuseblut und. Das gute alte Ritual von Aschkente. Genau. Eigentlich braucht man nur das Mäuseblut. Oder was war es überhaupt? Was ganz Banales, ja. Ja, irgendwie braucht man nur zwei Dinge dazu. Essen! Pause! Yes. Schneid mal aus, das Mampfen.